bitte mach doch mal, tu doch mal, geh doch endlich raus. Nur da draußen warten Freunde, die du für dein Leben brauchst. Es ist Sommer und die Sonne knallt den Mädchen auf die Haut. Sogar das Freibad in der Ortschaft hat seit 30 Tagen auf. Und auch die Nächte werden länger, übernachte doch mal draußen. So mit ein paar Freunden vielleicht einfach zelten und was saufen. Etwas kaufen für den Grill, doch allein weil ich das Fleisch schon nicht auf Insta posten will, hab ich keinen Bock. Und ich öffne das Login-Fenster und zocke eine Runde Battlefield. Ihr könnt euch nicht vorstellen, was man auf dem Schlachtfeld für heiße Schnecken sieht. Und wenn die Dame dann auch noch in einer Hecke liegt mit einer Sniper aus Distanz auf all unsere Gegner zählt oder Medic spielt, dann lasse ich mich extra verletzen. Ich lade sie ins Teamspeak ein, Gamer vernetzen sich. Heute mach ich einen Ausflug. Heute gehe ich mal ins Real Life. Mal schauen, ob's wirklich so viel besser ist, wie alle sagen. Nein, denn wenn du hier stirbst, bleibst du für immer begraben. Real Life. Meine Sonne ist von Capri. Ich war mit meinem Gamer-Girl sogar schon auf Safari. Ganz ehrlich, ich glaub, sie hatte Spaß dabei. Wir waren ein Jahr in Afrika, Far Cry 2. Und bald geht's in die Berge, andere Geschichte. Ich war auch schon im Dschungel, auf irgendeiner Insel, auf der Monster rumliefen und so komische Mutanten, die mit Waffen rumschießen, damals ohne glatte Kanten. Jetzt mal im Ernst, ja, ich putz mir die Zähne. Danach geh ich duschen und sorg für Hygiene. Ohne Witz, ich frage mich, wo das Problem ist. Ich leg noch einen drauf, ich wasch mir sogar den Penis. Ich stinke nicht, nein, ich hab ne sexy Frau. Und mit dieser Braut geh ich sogar ab und zu aus. Auch zu Hause ist alles normal, ich helf ihr viel. Und wenn die Sachen fertig sind, zock ich wieder Battlefield. Heute mach ich einen Ausflug. Heute gehe ich mal ins Real Life. Mal schauen, ob's wirklich so viel besser ist, wie alle sagen. Nein, denn wenn du hier stirbst, bleibst du für immer begraben. Heute mach ich einen Ausflug. Heute gehe ich mal ins Real Life. Mal schauen, ob's wirklich so viel besser ist, wie alle sagen. Nein, denn wenn du hier stirbst, bleibst du für immer begraben.